Wenn sich unser Einigungsbestreben allein in der Mitgliedschaft zu der einen oder anderen organisierten Wiedervereinigungsbewegung erschöpfen sollte, dann wäre davon nicht viel zu erwarten. Unabdingbare Voraussetzung ist die ganz persönliche Anteilnahme. Der persönliche Wille zur Verständigung und des Verstehens all dessen, was zu dieser unheilvollen Spaltung geführt hat. Wenn heute noch vielerorts Christen verschiedener Konfession ein einziges Gotteshaus besuchen und sich zeitlich darin teilen, wenn ein persönliches, gutes Einvernehmen zwischen katholischer und evangelischer Geistlichkeit herrscht, wenn praktische Nächstenliebe schon längst keine Schranken mehr sieht, dann ist wenigstens ein Anfang gemacht. Pius XI. Sagte einmal, mehr als durch Disputationen wird die Einheit durch Werke der Liebe gefördert. Ein Werk der Liebe ist doch das ehrliche und flehentliche Gebet, zu dem nicht genug aufgefordert werden kann. Papst Johannes selbst macht sich zum Wortführer aller Katholiken, denen die Einigung der Christenheit am Herzen liegt. Er spricht die getrennten Christen als Brüder an, die mit dem christlichen Namen geschmückt sind. Gestattet, dass wir euch mit innigem Verlangen Brüder und Söhne nennen. Lasst uns die Hoffnung auf eure Rückkehr nähren, die wir in väterlichem Empfinden hegen. Wir möchten uns an euch in der gleichen Hirtensorge und mit denselben Worten wenden, mit denen Theophilus, der Bischof von Alexandrien, sich an seine Brüder und Söhne wandte, während ein unheilvolles Chisma das nahtlose Gewand der Kirche zerriss. Ahmen wir, Geliebteste, die wir der himmlischen Berufung teilhaftig sind, jeder gemäß den eigenen Möglichkeiten, ahmen wir Jesus nach, den Führer und Vollender unseres Heiles. Fliehet alle Spaltung, meidet die Zwietracht, unterstützt euch in gegenseitiger Liebe. Wir haben ein Gebet, das uns allen gemeinsam ist. Das Gebet, das Vater unser. Jene Bitte vom Kommen des Reiches Gottes hat hier ihre ganz eigentümliche Bedeutung, nämlich die, dass alle eins sein mögen im Reiche Christi, schon hier auf Erden. Sie hören zum Abschluss mit dem Credo aus der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach das orthodoxe Vaterunser in Russisch, das katholische in Chinesisch und das protestantische in der Sprache der Yoruba in Westafrika. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. 在天我等福祉我等远而明先生而国林格而知丞相于地鲁于天言我等王儿今日与我我日永良而免我债如我以免负我债者又不我须先于有感乃救我以凶恶阿弥 Baba wa timbe ni onu owo ni oruko re ki joba re de ife ti re ni ki a se li aye bi won ti n se li orun fun wa ni onje ojo wa li oni dari ese wa jiwa bi awa ti n dari ese je awon ti o n se wa ma fa wa sinu idanwo ṣùgbọ́n gbà á lọ́wọ́ bìlìsì torí ìjọba ní tirẹ̀ ọ̀wọ̀ ní tirẹ̀ ogó ní tirẹ̀ láíláí àmì.